Und in Brandenburg auf dem WC, da steht ein Angelkahn. Und darin steht Fritz Vollmann drin mit seinem Angelkram. Fritz Vollmann wollte angeln, da fiel ihm die Angelrin. Fritz Vollmann wollte langen, dabei fiel er selber rin. Und die Angel wurde gerettet, Fritz Vollmann, der versucht. Und seitdem geht Fritz Vollmann und bitte nicht mehr rum. Fritz Vollmann kam in den Himmel, lieber Tüß und lass mir durch. Denn ich bin ja Fritz Vollmann, der war Bier aus Brandenburg. Und der Petrus ließ sich rühren, Fritz Vollmann durfte drin. Du kannst hier mal vielleicht baldieren, komm mal her und zeig mir in. Fritz Vollmann, der baldierte, hieß es wie, oh, schmerzend raus. Sagt ihr, könnt mich massakrieren, hätten Jagd in deinem Leben aus. Auf die rote Himmelsleiter kannst du wieder runtergehen. Kratz nach unten und weiter, ich lass mir voll Vollband gehen.